ARD-Radio-Wissen. Hielscher oder Hase? Die Russen haben ganz wahrscheinlich und offenbar mehrere Hackerattacken gegen die US-Demokraten ausgeführt. Das sagen zumindest ganz viele verschiedene Quellen. Unter anderem in den USA. Bruce Schneider, einer der renommiertesten Computersicherheitsexperten der USA, der sagt, wenn Russland wirklich hinter dem Hack der US-Demokraten steht, dann wird es nicht bei gehackten Parteiservern bleiben. Das heißt, er sieht die US-Wahlcomputer in Gefahr. Das wiederum heißt, es könnte sehr gefährlich werden. Und Martina Schulte, unsere Netzreporterin, ist bei mir im Studio. Wie sicher ist es denn tatsächlich, dass das jetzt die Russen waren? Also das vermuten zumindest alle, ne? Clintons Wahlkampfteam, IT-Experten, Vertreter der US-Regierung, sie alle gehen davon aus, dass diese drei Hacks oder vier Hacks waren es eigentlich genau der letzten Woche im Auftrag russischer Geheimdienste ausgeführt worden. Die russische Regierung hat das entrüstet zurückgewiesen. Aber es ist eben auch so, wie der australische Fernsehsender ABC gerade schreibt, bei Untersuchungen solcher Hacks, da findet man bestenfalls Hinweise darauf, dass ein anderer Staat seine Finger da drin hatte, beweisen kann man das nicht. Denn die Geheimdienste, die arbeiten mit freien Auftragshackern und die achten natürlich darauf, dass die Spur da nicht genau zu der Regierung zurückführt. Ne? Und Bruce Schneier, das ist einer der renommiertesten Computersicherheitsexperten der USA, der sagt jetzt gerade in der Washington Post, wer auch immer es war, ist eigentlich egal, der hackt, der führt uns zu einem Problem, das eben seiner Ansicht nach noch viel größer ist, nämlich dass Hacker im November versuchen könnten, die Wahlcomputer der USA zu hacken. Er schreibt hier etwas polemisch, wenn die Putin-Regierung einmal eine Cyberattacke fährt, um dafür zu sorgen, dass Trump gewinnt, dann gibt es keinen Grund, dass sie das nicht noch ein zweites Mal tun, vor allen Dingen, wenn Trump sie um diese Hilfe geradezu noch bittet. Ne? Da, da gab es ja auch letzte Woche ein bisschen Skandal um diese Aussage, wo er gesagt hat, so ja, liebe Russen, guckt doch mal, ob ihr noch mehr verlorene E-Mails von Hillary Clinton findet. Unfassbar, oder? Es ist unfassbar. Wie sicher sind denn jetzt aber die Wahlcomputer? Kann man das schon so sagen? Also die Wahlcomputer der USA sind für ihre Unsicherheit berühmt, berüchtigt. Es gibt da drei große Probleme. Der Guardian berichtete letztes Jahr noch über Touchscreen-Wahlcomputer, die zwischen 2004 und 2014 bei verschiedenen Wahlen eingesetzt wurden. Und da haben wohl nicht besonders schlaue Wahlkreise die Administratoren-Passwörter A, B, C, D, E und Admin vergeben. Das heißt, man hätte die Wahlcomputer von jedem Parkplatz aus knacken können im Endeffekt. Ne? Zweitens stehen die Hersteller der Wahlcomputer auch immer wieder in der Kritik. Es gab schon 2006 die erste Studie der Uni Princeton, die zu dem Schluss kommt, dass die Dinger einfach wahnsinnig leicht zu hacken sind. Ne? So, und das ist jetzt alles bekannt und niemand macht irgendwas dagegen. Also ich meine, kann man da nicht irgendwen dran sitzen, der sich damit auskennt und die Computer sicherer machen? Das würde ja jetzt auf der Hand liegen, oder? Also ein Problem ist, dass die Computer absurderweise kein Teil des Critical Infrastructure Protection Programs des Departments of Homeland Security sind. Das heißt, sie stehen nicht unter besonderem Schutz der Regierung. Und dass das so ist, das liegt daran, dass jeder Staat in den USA sein eigenes Wahlsystem hat. Und das ist eben das dritte Problem. Also Vertreter der Bundesstaaten Colorado, New York und Kalifornien, die haben dem Fernsehsender NBC gerade noch gesagt, dass sie zum Beispiel darauf achten, dass keiner ihrer Wahlcomputer mit dem Internet verbunden ist. Das macht es halt eben schwieriger, ne, die Wahlcomputer zu manipulieren. Aber es gibt halt eben total viele Staaten, die das nicht vorschreiben. Und damit machen die sich natürlich unheimlich leicht angreifbar. Die Verantwortung der Regierung und staatlicher Stellen ist ja das eine. Aber was sagen denn jetzt zum Beispiel die Hersteller von den Computern dazu? Die haben, schreibt Bruce Schneier in der Washington Post, jahrelang Warnungen von Sicherheitsexperten immer wieder in den Wind geschlagen und die haben halt die Verantwortlichen in den einzelnen Staaten, also die halt für die Sicherheit der Wahlcomputer verantwortlich sind, die haben die halt immer wieder mit ihrer PR irgendwie eingelullt, sagt halt Bruce Schneier. Und er schreibt hier, die unhaltbaren Sicherheitsversprechungen der Hersteller dürfen nicht länger ignoriert werden. Die Maschinen müssen jetzt sehr schnell von Experten auf Sicherheitsmängel getestet werden, gegebenenfalls auch nachgerüstet werden und sie dürfen vor allen Dingen nicht länger online betrieben werden. Langfristig müsste die USA zu einem sichereren Wahlsystem zurückkehren. Und ich finde, ja, man kann nur hoffen, dass Stimmen wie seine jetzt auch wirklich gehört werden. Denn wenn auch nur der Anschein erweckt wird, dass die Wahlen im November gehackt wurden und der Verlierer dann hinter das Ergebnis gar nicht anerkennt, das wäre natürlich ein großer Schaden für die USA. Und die USA, noch so als kleine Seitenbemerkung, ist übrigens ein Land, dessen Geheimdienst seit den 50er Jahren selbst versucht hat, die eine oder andere Wahl zu beeinflussen, unter anderem in Indonesien, Italien, Chile, Polen und dem Irak. Also es ist eigentlich nichts Neues, was gerade versucht wird. Aber trotzdem, immer wieder toller Filmstoff, wie ich finde. Hollywood wird immer Dinge zu verfilmen haben. Dankeschön auf jeden Fall, Martina Schulte. Ganz viele Quellen in den USA sagen, dass die Russen am Hackerangriff schuld sind, quasi an den US-Demokraten. Die Radio wissen. Hielscher oder Hase?